ihr Verrückten. Ihr wollt Jägermeister? Ihr bekommt Jägermeister. Ja! Kommt bitte schier und saufen, kommt die von nah und fern. Sie wollen Jägermeister, sie haben das Zeug so gern. Sie hopfen und sie springen, sie saufen und sie speien. Sie wollen noch mehr Fusel in ihre Köpfe rein. Los, wir sind für die Gläser, jetzt hoch die Tassen. Jetzt saufen Jägermeister, was die Welt fassen. Wie soll man den durch, die wird in diese Kron. Geht uns Jägermeister, heute saufen wir uns tot. Wir wollen Jägermeister, wir wollen Jägermeister, wir wollen. Der Jägermeister, los!